أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله بارك الله فيكم بمحبة بيتها مات أكليرون من رياض الصالحين. باب الإسراع بالجنازة. باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. الإسراع في الجنازة، بارك الله فيكم، الإسراع في الجنازة يشمل تجهيزها تشييعها، يعني حملها، مو تشييعها يعني جعلها شيعية ودفنها، يعني الإسراع في دفنها. فإذا كان الميت صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين نعيم القبر، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير وأفضل منها، لأنه يقول له ملك الموت: أبشر، أبشري برحمة من الله ورضوان. فأسرعوا بالجنازة لا تؤخرها، فخير تقدمونها إليه. وإن كانت هذه الجنازة سوى ذلك، يعني غير صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم، تسلمون منه. فلذلك ماذا تقول هي الجنازة؟ تقول: يا ويلتها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها، يعني في صوت الجنازة تقول كله. وهذا دليل على أنه، انتبه، إذا مات الإنسان انتقل من حال إلى حال، ولا نستطيع أن نقارن بين الحالين. الجنازة تقول قدموني، وتقول أخيروني. طيب هل نحن نسمع؟ هل نستطيع أن نفهم هذا؟ لا، إنما ممكن الحجر والشجر يسمع، ولكن نحن، لأنه هي صارت في عالم آخر، وهو عالم البرزخ، وهو عالم البرزخ. يا ويلها، يعني نعوذ بالله، تدعو بالويل على نفسها، لأنها تعلم أنها ستذهب إلى عذاب القبر. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كابيتل هندت أخت أنت فمسيش كابيتل هندت أخت أنت فمسيش حديث باي ميا نوين هندت أخت أنت فيرتسيش باي أويش ist das natürlich 943. Wir haben fünf Hadithe Unterschied. Ja? Je nachdem, welche Version. Bei mir ist 941. Bei dir ist 941, das ist von dieser, von welchem? Das wird nicht. Bei mir ist das, ja genau, 941. Komisch. Wir haben jetzt nicht mehr fünf Hadithe, die sind mehr geworden jetzt. Vielleicht manche Hadithe wurden ja in dem anderen Kapitel nicht erwähnt. Auf jeden Fall. Ja, zwei Hadithe waren eins. Khair, inshallah. Abu Huraira, das Beeilen mit dem Trauerzug. Natürlich, Trauerzug ist nicht exakt ja als Janaza zu bezeichnen. Aufpassen, ne? Wir haben keinen Trauerzug. Wir haben Janaza. Janaza bedeutet, dass die verstorbene Person getragen wird zum Grab. Deshalb aber, da sagt man hier Trauerzug. Übrigens, hier Trauerzug bedeutet, dass das Leute mit Trauer laufen und die weinen und die heulen und so weiter. Das haben wir nicht in unserer Religion. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Abu Huraira berichtete, der Prophet hat gesagt, beeilt euch mit dem Trauerzug. Er macht es zum Besten des Verstorbenen. Wenn er ein guter Mensch war und wenn nicht, macht ihr es, um euch vom Bösen zu befreien. Ich bin der Meinung, dass diese Übersetzung Schrott ist von dieser Bavaria. Tut mir leid, aber jedes Mal sieht man, wie sie das übersetzen. Auf jeden Fall. Okay, das ist sinnmäßig. Eigentlich, Barakallahu fikum, der Prophet sagte, beeilt euch mit Janaza. Wenn die verstorbene Person gut ist, dann ist das Gutes, was ihr sozusagen euch zu diesem Guten beeilt. Ihr bringt diese Person zum Guten. Und wenn das anders ist, dann ist das etwas Böses, von euch oder von Tada'unahu an Riqabikum, er lässt das von euch weg. Das Boshafte. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Gesandte Allah hat gesagt, wenn die Totenbahre fertig und von Leuten auf ihre Schulter genommen wurden, ist, dann spricht der Verstorbene, wenn er ein guter Mensch war, voran mit mir, war er jedoch schlecht, so spricht er, wehe mir, wohin mit mir? Seine Klage wird von jedem Geschöpf außer den Menschen gehört. Würde der Mensch sie hören, können viele er tot um. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Das geht hier um Beeilen bei Janaza. Janaza ist die Bezeichnung für eine verstorbene Person, wenn die Person sozusagen getragen wird, zum Grab getragen wird. Und dieses Beeilen ist erstmal, Barakallahu fikum, ein Vorbereiten vor dem Gebet, dann tragen zum Grab und dann bestatten. Das heißt, man sollte sich in diesen drei Punkten beeilen. Das heißt, man sollte so schnell wie möglich den Verstorbenen oder die verstorbene Person, sage ich jetzt, waschen, dann Leichnam, Gebet verrichten, dann tragen zum Grab und dann bestatten. Warum? Wir haben zwei Arten, Barakallahu fikum. Entweder gut oder schlecht. Pass auf jetzt. Und das ist das Schöne dabei. Wenn die verstorbene Person gut ist, dann will die Person schnell zum Grab. Warum? Weil Barakallahu fikum, dort im Grab die Person besseres Leben hätte oder hat als das Leben in dieser Dunya. Und deshalb, der will zum ein Stück vom Paradies im Grab. Deshalb sagt diese Person schnell mit mir, voran mit mir. Wenn aber, Barakallahu fikum, die Person schlecht ist, die Person weiß doch, die Person wird bestraft im Grab, dann sagt, nein, zurück mit mir, zurück mit mir. Und der sagt zu seiner Familie, weh mit mir, wohin trägt die mich? Alles hört außer die Menschen. Und hier ist Beweis auch, Barakallahu fikum, dass wir nicht vergleichen können, das Leben im Grab mit unserem Leben. Die Verstorbenen hier sprechen, sagt Qaddimuni, Akhiruni, voran mit mir, zurück mit mir. Aber wir können das nicht hören, wir wissen das nicht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Dieser Barakallahu fikum, das Leben im Grab ist total anders. Das ist eine Welt, was nicht mit unserer Welt zu vergleichen ist. Und das ist auch der Beleg für etwas, was sehr wichtig ist. Und zwar, barakallahu fikum, die Person weiß schon, ob die Person bestraft wird oder belohnt wird. Und der Prophet Sallam sagt an einer anderen Überlieferung, wenn jemand stirbt, dann araha wastaraha. Wenn jemand stirbt, dann ist diese Person entweder, der hat seine Ruhe bekommen, oder die anderen haben Ruhe von ihm. Ist die Person schlecht, dann haben die anderen Ruhe von ihm. Ist die Person gut, dann hat die Person selber Ruhe von den anderen, weil er dann ein Stück Paradies haben wird. Weil, barakallahu fikum, das Grab entweder, weil das Grab entweder ein Loch von den Löchern der Hölle sein wird, oder ein Paradiesgarten sein wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Babu ta'jili qada'i d-dayni anil mayyiti wal mubadara ila tajhizi ila illa an yamuta faj'atan au fuj'atan fayutrak hatta yutayaqqana mawtuhu. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الحديث ضعيف. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن البراء بن عازب رضي الله عنهما مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث كذلك ضعيف. الحديث بارك الله فيكم كذلك ضعيف. ولكن المعنى أن الإنسان يسرع في الميت ويسرع في دفنه فهذا مر معنا. بارك الله فيكم ذات الله خير بسم الله. Barakallahu fikum, zakum la khairan. Das sofortige Begleichen der Schulden des Verstorbenen und die sofortige Bestattung nach dem Sicherstellen des Todes. Beide Überlieferungen sind schwach. Die beiden Überlieferungen, die jetzt kommen, sind schwach. Aufpassen, die dürfen nicht als Beweise genommen werden. Und zwar, Abu Huraira berichtete, der Prophet Sassam hätte gesagt, des gläubigen Seele bleibt in der Schwebe, findet keinen Frieden, bis man seine Schulden beglichen hat. Hussein ibn Wahwah berichtete, Talha ibn al-Bara ibn Azib erkrankte schwer. Daraufhin besuchte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich sehe, dass er im Sterben liegt. Wenn er tot ist, benachrichtigt mich und beeilt euch mit der Bestattung, denn der Leichnam eines Moslems soll nicht lange zu Hause unter den Lebenden bleiben. Das auch bei Abu Dawud. Beide Überlieferungen, barakallahu fikum, zakumullah khairan, die sind schwach. Aber der Sinn, dass man sich beeilt bei Bestatten eines Verstorbenen, ist da, und das haben wir schon, barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan, gehabt. Das wird in dem anderen Kapitel, was wir genommen haben. Babul Maw'idati 'inda al-Qabri. An Ali radiyallahu anhu qal: Kunna fi janazatin fi baqi' al-Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, faq'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi. ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن كان من أهل السعادة فهو من أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاء فهو من أهل الشقاء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتلا هذه الآيات صلوات للعسرى. فأما من بخل واستغنى وأما من بخل. إذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لا بأس أنه بعد الدفن يقعد ويعظ الناس، يقول لهم شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عصا وينكد بها الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر لهم هذه المسألة العظيمة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الله سبحانه وتعالى يعلم أنك من أهل النار أو من أهل الجنة، ولكن عليك أن تعمل، لأنك لا تدري أنت من أهل النار أو من أهل الجنة، لا تدري، فعليك العمل. والله سبحانه وتعالى عادل، فالله سبحانه وتعالى يحكم يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا. والإنسان المؤمن إذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا عنده هذا الإيمان، الله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد وعادل، خلاص يقول أنا أتوكل على رب العالمين لأني أعلم أني لن أظلم. فلو أن الله، شوفوا، لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الناس جميعا النار لأدخلهم النار بعدله، ولو أدخلهم جميعا الجنة لأدخلهم برحمته، لأنه بأعمالنا لن نستطيع أن ننال الجنة أبدا، ولكن هذه رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فلنتكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى ولنعمل. فكل ميسر لما خلق له، كان من أهل الشقاء فهو من أهل الشقاء، كان من أهل السعادة فهو من أهل السعادة. الله يعلم ونحن لا نعلم، علينا العمل والتوكل على الله، وهذا يكفي. والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. دي أمانونك أم خاب علي رضوان الله عليه، إرمانهم أم كاب علي رضوان الله عليه برفتته بأنا بأذيكم إن بقيع الغرقد. بقيع الغرقد this is the scrap field from مدينة ديسو بقيع الغرقد أشين دي جزانت الله صلى الله عليه وسلم ونزيت سيزيك نيدا ونسو زاسن فيا ومين هغم. Er senkte seinen Kopf und kratzte mit seinem Spazierstock in der Erde. Dann sagte er zu uns: Niemand ist unter euch, dessen Sitz in der Hölle oder im Paradies nicht vorbestimmt worden ist. So ist es geschrieben, ob eine Seele glücklich oder unglücklich wird. Daraufhin sagte ein Mann: O Gesandter Allah, sollten wir uns dann nicht auf unsere Vorbestimmungen verlassen und aufhören zu handeln? Denn diejenigen von uns, die zu den Glücklichen gehören, werden automatisch mit den Glücklichen versammelt. Und diejenigen, die zu den Unglücklichen gehören, werden mit den Unglücklichen versammelt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jedem Geschöpf ist es leicht gemacht worden, den Sinn seiner Schöpfung zu erfüllen. So werden diejenigen, die zu den Glücklichen gehören, rechtgeleitet, dass sie derer Werke auch verrichten. Und diejenigen, die den Unglücklichen angehören, werden mit den Unglücklichen versammelt. Dann las er: Wer also gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahrhaftig hält, dem werden wir den Weg zum Heil leicht begehbar machen. Wer aber geizig ist und sich selbst genug ist und das Beste als Lüge verwirft, dem werden wir den Weg ins Unheil leicht machen. بارك الله في هذا الحديث البخاري ومسلم. ده sehr wichtig zu verstehen. سبحان الله. Erstens, بارك الله فيكم, es ist in Ordnung. Es ist von Religion, dass man eine Rede nach Beerdigung hält. Weil der Prophet das gemacht hat. Zweitens, man sollte nicht lang machen, man sollte die Leute ermahnen. Ermahnung ist das. Der Prophet, wie ermahnt er? Der sagte: Drei, jeder hat einen bestimmten Platz. Entweder Paradies oder Hölle. Viertens, wir müssen wirken. müssen wirken, Barakallahu fikum, wir handeln in diesem Leben. Weil einige Leute, schaut mal, auch ein Sahabi hat das gefragt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder hat seinen Platz, dann sagte der Sahabi, sollen wir uns nicht verlassen auf unsere Vorherbestimmung, auf Qadar? Und handeln wir nicht mehr? Sowieso. Wenn du zum Paradies kommst, dann kommst du. Wenn du in die Hölle gehst, dann gehst du. Der Prophet sagte, ihr sollt handeln und jeder wird das bekommen, was ihm vorherbestimmt ist. Und aufpassen hier. Die Frage ist, wenn ich ihm sage, kommst du ins Paradies oder in die Hölle? Gesagt mir, Allahu Akbar, ich weiß nicht. Dann soll er wirken. Soll er gut handeln. Und er weiß genau, dass Allah gerecht ist. Bei Allah wird niemand zu Unrecht behandelt. Und wenn er das weiß, dann handelt er. Und am Ende wird er erfahren, ob er ins Paradies kommt oder in die Hölle. Aber Allah weiß das. Subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah nicht wüsste, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle kommt, dann ist er kein Gott. Dann ist er kein Schöpfer, weil er nicht weiß, was er erschaffen hat. Deshalb ist, er muss unbedingt wissen, subhanahu wa ta'ala, obligatorisch ist das, was mit uns passiert, was wir handeln, was wir tun. Aber Allah hat uns nicht gezwungen für Handlungen, aber er weiß das. Und nichts passiert außer mit seinem Erlaubnis, subhanahu wa ta'ala. Und jeder von uns soll handeln. Bist du von den Leuten, die am Ende zum Paradies kommen werden, wirst du das Paradies bekommen. Wirst du in die Hölle kommen, dann wirst du in die Hölle kommen. Aber du musst auf Allah vertrauen, du musst handeln nach den Regeln des Islam. Und am Ende wirst du das erfahren. Und weil wir davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist, dann machen wir kein Barakallahu fikum, dann haben wir keine Angst in diesem Zusammenhang. Und noch etwas, was sehr wichtig ist, Barakallahu fikum. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen, pass auf für dieses Wort, wenn Allah alle Menschen in die Hölle bringt, dann bringt er sie mit seiner Gerechtigkeit in die Hölle. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschöpfe ins Paradies bringt, dann bringt er sie mit seiner Barmherzigkeit ins Paradies. Das wird normalerweise durch unsere Handlungen verdienen wir niemals das Paradies. Deshalb, wir bekommen inshallah das Paradies durch seine Barmherzigkeit, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb die Gelehrten sagen, man sollte immer Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass Allah mit uns barmherzig wird. Sag nicht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Gerechtigkeit mit mir handeln. Deshalb manche Gelehrten sagen, عَامَلَهُ اللَّهُ بِعَدْلِهِ. Das ist eigentlich negativ gemeint. Ja? Weil Allah, deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch wird ins Paradies kommen mit seinem Handeln. Dann sagt auch du, der hat gesagt, auch ich. Außer dass Allah mir Barmherzigkeit schenkt. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen, was gemeint wird hier. Dass man eine Vorherbestimmung hat. Allah kennt das, weiß das, subhanahu wa ta'ala, aber wir nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.